Nein, nein, Moment. Was kann ich denn machen? Wir haben ein technisches Problem. Ja, genau. Ja, so ist es. Nicht so primar, bitte. Gehen Sie weg von ihm. Ich kenne da jemand anderen. Ich kenne da einen Homöopathen. Ich würde jetzt sehr gerne meine Theorie des wahren Traumempfindens. Ich verstehe nichts. Ist da jemand in der Leitung? Hallo? Ich habe ein Nagelproblem. Dieses Problem, das verfolgt mich schon länger. Ich kann keinen Werkzeugkasten anschauen. Hallo, hören Sie mich? Etwas passiert. Hören Sie mich? In dem Moment, bitte? Es war wie ein Blitz, eine Art von Erleuchtung. Ich muss das erzählen. War das jetzt Wolfgang Bauer, gell? Das war jetzt Wolfgang Bauer. Ich weiß das ganz genau. Kurt, was ist jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe in der Zentrale angerufen. Wir sind ein paar Leitungen durcheinander. Nein. Mann, was machen wir jetzt mit dem Bartl? Der ist so, guck mal, von der ist ohnmächtig. Hallo? Bartl! Hallo? Ja, ist der jetzt Bartl, was ist? Gehst du wieder auf Sendung? Gib mir zur Musik. Ich hab so einen Kopf. Hallo? Ja, also, er lebt noch. Na, Bartl, du musst zuerst den Studenten ausreden lassen, ja? So einfach geht das nicht. Hallo? Sag was, Bartl. Wie hat ein Carsten da? Pecina. Jetzt komm, Bartl, bist du heute Profi, geh näher. Bin ich jetzt da oder nicht, oder wie? Okay, geht. Hallo! Herr Bettschiner? Ja, was ist los? Ich hab schon geglaubt, mein Telefon ist kaputt. Kann er jetzt endlich weitererzählen? Ja, bitte. Also, ich schraub dem Jockey die Schraube auf seiner Stirn heraus und der Jockey erwacht und sagt, Herr Bettschiner, Sie haben den BMW gewonnen. Na. Sie müssen nur noch einen Ölwechsel machen, hier, sagt er, und gib mir eine Flasche mit steirischem Kernöl. Schütten Sie das in meinen Kopf hinein. Und dann? Hier wach ich schweißgebadet. Ich habe nämlich diesen Traum schon öfter geträumt. Ich weiß schon immer, was kommt. Das haben Sie echt geträumt? Ja. Das kann Ihnen auch die Frau Ecker bezeugen. Die Frau Ecker? Die aus Mönchegg. Die aus Mönchegg, sie steht neben mir. Bitte, Frau Ecker. Ja, Frauli, der Herr Beitschiner hat recht. Das hat er wirklich geträumt. Wo sind Sie denn, Frau Ecker? Ja, ich bin in Mönchegg. Der Herr Primar ist gerade gekommen, der ist sein Speike außen mit dem Kern. Ja. Nur weil er dann unten beim UFO Eis laufen muss. Na, alle schauen wir zu. Auch mein Maul, der Louis. Ja, dann wieder ein bisschen Musik, ne? Musik zum Träumen. Wiederschauen, Herr Bettina. Wiedersehen. Und schön aufs Kernöl aufpassen, Herr Jockey. Carly? Haben wir Musik? Na sicher müsste sein. Hörst du nix? Sagst, versteht's ja, warum auf einmal alle Anrufer jetzt in Mönchegg sitzen? Na, das gibt's ja alles. Ich bin seit 30 Jahren beim Rundfunk. Mir ist nichts Menschliches mehr fremd. Na ja, aber so verschiedene Leute. Beim Eckerl, ich versteh's, aber beim Primar und beim Studenten. Der Student, der war nicht in Mönchegg. Der hat alles nur geträumt. Ja. Mir scheint, du kommst ein bisschen durcheinander, Bartl. Geh, Carla, bring mir noch ein Whisky, solange die Musik läuft. Warte ein bisschen. Ich bring dir die ganze Flasche. Wen haben wir jetzt noch, Karl? Jede Menge Anrufer. Eine Frau hat geträumt, dass sie auf dem Mars Milch produziert. Mhm. Sie hat gesagt, sie hat 12 Brüste, aber nur aus 2 kommt die Milch für die Marsmenschen. Ja. Sie hat gesagt, dass sie die anderen Brüste ein Medizinstudent reparieren will. Aber sie traut sich nicht, weil er erst im 5. Semester ist. Sie will sich nur vom Primar machen lassen und der ist aber auf der Universiade für Eiskunstlauf. Sie hat gesagt, sie versteht diesen Traum nicht und du sollst ihn nie erklären. Sie hat gesagt, du bist der Fachmann. Die lasst sie auch an alle 12 Brüste heran. Nein, bitte, die lass nicht ein. So was Ähnliches haben wir ja gerade gehabt. Seid überhaupt alles so ähnlich. So, bald die Schatzi. Da ist jetzt dein Whisky. Gott sei Dank. So ein Dienst streng verboten, aber Gott sei Dank sieht uns niemand. Das ist der Vorteil gegenüber Fernsehen. Sonst könnte ich ja nicht so herumrennen. Tut's ja nichts an. Wieso soll im Rundfunk was anhaben, wenn eh keiner sieht? Sogar ein gelbe Reizfisch hast du an. Wir treiben es immer während der Sendung. Kali. Was? Merkt ja keiner. Immer? Aber heute bist du dran, Dream Jogile. Geballtele, komm, wir haben Zeit. Der Karl hat eine ganz lange Platte aufgelegt. Komm her, komm weg mit dieser Krawatte. Ich brauche einen Schluck. Ja, so, und jetzt ziehen wir schön das Hemd raus. So ist brav. Ja, bald ja auch nicht unten das Hoserl. Niemand sieht uns. Außer mir. Halle. Und ich schau weg.